Father, Master, Mother, Mieder, Wix, Festnot, Mieder, Wix, Festnot, Mieder, Wix, Festnot. Der Father, Master, Mother, Mieder, Wix, Festnot, Mieder, Wix, Festnot, Mieder, Wix, Festnot. Ruhel, die Linie, die Werte, Wix, Verstanze. Der Vater macht die Mutter mit der Mutter kritzen und mit der Mutter kritzen und mit der Mutter kritzen und der Vater macht die Mutter mit dem Tränen.